Hören Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über den Englischunterricht im Kindergarten. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe. Wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unserer Sendung Pro und Contra. Heute geht es um die Frage, wie sinnvoll es ist, dass Kinder bereits im Kindergarten Englisch lernen. Eigentlich ist die Idee schon vor vielen Jahren aufgebracht worden, doch immer wieder wird die Diskussion darüber neu entfacht. Mein erster Gast im Studio ist Katalin Sabo. Sie ist Kinderpsychologin und arbeitet mit mehreren Kindergärten zusammen. Hallo Frau Sabo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Frau Sabo, Sie sind selbst zweifache Mutter. Und mich würde natürlich interessieren, wie das bei Ihren Kindern war. Haben Ihre Kinder schon mit 3 Jahren Englisch gelernt? Ach, das ist jetzt schon gut 10 Jahre her und man kann es schwer mit der Situation von heute vergleichen. Kindergärten mit Englisch waren damals viel seltener. Eigentlich gab es sie nur in Großstädten. In kleinen Orten wie dem Dorf, in dem wir zu der Zeit lebten, konnte man von so einem Angebot nur träumen. Heute sehe ich in dieser Hinsicht zwischen Stadt und Land überhaupt keinen Unterschied mehr. Das hört sich nach einer positiven Entwicklung an. Nun begrüße ich im Studio Frau Maria Köhler, die selbst zweisprachig aufgewachsen ist. Guten Tag. Ja, das stimmt. Meine Mutter kommt aus Kuba. Mein Vater ist Deutscher. Haben Sie also von Ihren Eltern schon als Kind sowohl Deutsch als auch Spanisch gelernt? Eigentlich nicht. Meine Eltern haben zu Hause überwiegend Spanisch gesprochen, da mein Vater jahrelang in Havanna gearbeitet hat und perfekt Spanisch konnte. Deutsch habe ich eigentlich erst im Kindergarten gelernt. In den ersten Wochen war es fast wie eine Fremdsprache für mich. Das hat sich zum Glück schnell geändert. Schon nach 3-4 Monaten war ich im Deutschen genauso sicher wie im Spanischen. Ich weiß aber, dass es auch zahlreiche Kinder gibt, denen es heute genauso geht wie mir damals. Als meine Tochter letztes Jahr in die Kita gekommen ist, gab es da auch ein paar Kinder, die gar kein Deutsch konnten. Daher finde ich es wichtig, dass die Kinder erstmal die jeweilige Landessprache beherrschen, bevor sie mit Englisch beginnen. Das ist natürlich ein wichtiges Argument. Ich persönlich kenne diese Diskussion auch aus dem Kindergarten meines Sohnes. Viele Eltern äußern immer wieder Bedenken, dass der frühe Englischunterricht ihre Sprösslinge sprachlich verwirren und somit auch dazu führen könnte, dass sie nicht einmal Deutsch richtig beherrschen. Ja, diese Sorge ist wohl sehr verbreitet. Meine Mutter hatte damals auch Angst um mein Spanisch. Frau Sabo, sind solche Ängste der Eltern eigentlich begründet? Jein. Gern erkläre ich Ihnen, warum sich diese Frage nicht so eindeutig beantworten lässt. Wir wissen heute ganz genau, dass sich das frühe Erlernen einer Fremdsprache positiv auf die kognitive Entwicklung eines Kindes auswirkt. Kinder, die sich schon sehr früh mit einer Fremdsprache beschäftigen, lernen später auch andere Schulfächer, wie zum Beispiel Mathematik, viel leichter. Deswegen ist das Kindergartenenglisch vor allem für Kinder aus einsprachigen Familien mit Deutsch als Muttersprache sehr empfehlenswert. Wenn ein Kind dagegen zu Hause kaum Deutsch spricht, weil es eine andere Muttersprache hat, dann ist es eher ratsam, mit dem Englischlernen erstmal abzuwarten. Denn eine dritte Sprache könnte das Kind schnell überfordern und dadurch auch die Fortschritte im Deutschen behindern. Ich glaube, dass Mehrsprachigkeit den Kindern unterm Strich nur zugutekommt. Das war meine persönliche Erfahrung als Kind und dasselbe beobachte ich jetzt bei meiner Tochter, die neben Deutsch und Spanisch eben auch schon Englisch in der Kita hat. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für das interessante Gespräch und nun bin ich, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ihre Meinung zu diesem Thema gespannt. Ende Teil 3.